16. Gesang von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 16. Gesang. Der Erhabene sprach: Furchtlosigkeit, Wesensreinheit, in Wissensandacht Festigkeit, Spenden, Selbstbezähmung, Opfer, Studium, Buße und Redlichkeit, nicht schädigen, Wahrheit, nicht zürnen, nicht verleumden, Friede, Verzicht, Milde, Mitleid mit den Wesen, Scham, nicht Begier, nicht unstet sein, Kraft, Reinheit, Festigkeit, Geduld, nicht kränken, nicht hochmütiger Sinn, die finden sich bei einem, der zum Götterlos geboren ist. Heuchelei und Stolz und Hochmut, ein raues Wesen, Zornigkeit, Nichtwissen auch, bei dem, der zu Dämonenlos geboren ist. Götterlos führt zur Erlösung, Dämonenlos zur Fesselung. Nicht traure, denn zum Götterlos bist du geboren, Pandu-Sohn. Zwiefach ist hier der Wesenart, teils göttlich, teils dämonisch auch. Die göttliche ist schon erklärt, nun hör von der dämonischen. Weder Handeln noch Nichthandeln verstehen dämonische Menschen recht. Guter Wandel, Reinheit, Wahrheit, die finden sich bei ihnen nicht. Die Welt ist unwahr, ohne Halt und ohne Herrn, so sagen sie. Nicht folgerecht entstand die Welt, Begierde nur rief sie hervor. In diese Ansicht ganz verbohrt, törichten Sinnes und verderbt, richten durch Freveltaten sie die Welt zugrund. Unselges Volk, von unstillbarer Gier erfüllt, voll Trug und Stolz und Übermut, töricht, böse Dinge wählend, führen ein schmutziges Leben sie. Ihr Denken schweift ganz unbeschränkt, meint, mit dem Tod ist alles aus. Genießen ist ihr höchstes Gut, es gibt nichts weiter, denken sie. In 100 Hoffnungen verstrickt, der Gier verfallen und dem Zorn, häufen sie, ihrer Lust zulieb, sich unrechtmäßig Schätze auf. Nun habe ich dieses schon erlangt, und jenen Wunsch erreiche ich noch, dies habe ich schon, und jener Schatz, der wird in Zukunft mir zuteil. Dieser Feind ist schon getötet, die andern werde ich töten noch. Ich bin Herr, ich bin Genießer, bin erfolgreich, glücklich, stark, ich bin reich, ich bin von Adel, welcher andere ist mir wohl gleich? Opfern, schenken, froh sein will ich, so denken sie, verblendet ganz. Wirre durch allerhand Gedanken, gefangen in des Irrtums Netz, ergeben völlig dem Genuss, in schmutzige Hölle stürzen sie. Selbst sich ehrend, aufgeblasen, voll Stolz, voll Hochmut auf ihr Geld, bringen sie heuchelnd Opfer dar, die dieses Namens gar nicht wert. Ichsucht, Gewalt, Begierde, Stolz und Zorn, dem sind ergeben sie. Mich hassen sie im eigenen Leib, wie auch in andern, grimm erfüllt. Diese Hasser, die Greulichen, die schlechtsten Menschen in der Welt, die Argen, schleudrig fort und fort in dämonischen Mutterschoß. Durch dämonischen Mutterschoß, betört in jeglicher Geburt, erreichen sie mich nimmermehr und wandeln so die tiefste Bahn. Dreifältig ist das Höllentor, wodurch die Seele geht zugrund. Begierde, Zorn und Habsucht sind's. Drum lass fahren diese drei. Befreit von diesen, Kunti-Sohn, den drei Pforten der Finsternis, wirket der Mensch sein Seelenheil und wandelt so die höchste Bahn. Doch wer nach seiner Willkür lebt, nicht achtend heiliges Gesetz, nicht erreicht die Vollendung der, nicht Glück und nicht die höchste Bahn. Drum sei dir Richtschnur das Gesetz bei der Feststellung deines Tuns. Weißt du, was das Gesetz bestimmt, dann kannst du deine Taten tun. Ende des 16. Gesangs.